Ist er weg? Da stell sich eine vor. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Ich, die Frau dieses dummen, eitlen Madame Gaston, ist sowas möglich? Madame Gaston, ich seine Frau irr. Oh nein, mein Herr, das garantier ich. Ich möchte viel mehr, das weiß ich ganz genau. Ich möchte die ganze Welt für mich erfahren. Ich möchte viel mehr, als ich jetzt fühle. Vielleicht wird's mir so dass mich jemand wird verstehen. Ich möchte so viel mehr als schon geschehen.